Abschnitt 23 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Das Winterlager einer geschlagenen Armee. Sechster Teil. Samstag, 6. Februar 1915. Je 40 Mann sind wir in einem Lastwaggon eingepfercht. Die Offiziersdiener haben einen Personenwagen. Es ist uns verboten, in den Stationen den Bahnsteig zu betreten, damit man nicht an den Aufschlägen erkenne, welches Regiment da zur Verstärkung nach Norden fährt. Die Offiziere aber setzen sich feuchtfröhlich in die Bahnhofsrestauration und trinken und essen, obschon die Offiziersmenage reichlich für ihren Reiseimbiss gesorgt hat, während wir unsere Konserven nicht öffnen dürfen und auf das ungenießbare Gulasch angewiesen sind, das uns die ungarischen Landstürmer in den Verköstigungsstationen aus Badewannen kredenzen. Um 11:30 Uhr vormittags kamen wir in Schägedin an, nachmittags um 4 in Bekes-Schaba, um 11:45 Uhr nachts in Großwardein, wo der Zug lange hielt. Sonntag, 7. Februar 1915. Die Vormittagsstationen heißen Kismaria, Pozsai, Eszter. Auch auf offener Strecke stehen wir oft und Schneeballschlachten entbrennen mit Flankenfeuer und Sturm. An einem total zertrümmerten Eisenbahnzug fuhren wir vorbei. Es muss einen großen Zusammenstoß gegeben haben, doch jetzt erfährt man nichts von derlei Katastrophen. Die 73er kommen uns in einem Personenzug entgegen. Die Soldaten unseres Regiments sind darüber erbittert. Natürlich, uns steckt man in Hüttelwagen und Viehwaggons, die Deutschen reisen wie die Herren. Auf dem Perron in Debrecin sahen wir zum ersten Mal reichsdeutsches Militär. Montag, 8. Februar 1915. Gegen 8 Uhr abends hatten wir Debrecin verlassen, und zwar nicht gegen Osten, sondern nach Norden. Also geht es in die Karpaten. In Nyi Regihaza bekamen wir zuckerlosen Kaffee, doch wäre er wohl auch mit Zucker nicht genießbar gewesen. In den Stationen Kiswarda, Fenieslitka, Zahoni und Tschab fassten wir Schneebrillen, weiße Mäntel und weiße Kapuzen. In Ungwar traf ich einen alten Bekannten, den Fotografen Altprags Sigmund Räch, der als Oberleutnant des Landsturms eingerückt ist und mir unerfreuliche Dinge von der Gegend erzählte, in die wir fahren. Die Verpflegungsverhältnisse sind die denkbar schlechtesten, die Möglichkeiten, etwas zu kaufen oder zu requirieren, längst erschöpft, die Gefechtslage schwankend, unsere Verluste sehr groß. Durch Schluchten und Pässe gegen Peresenni und andere Orte, deren Namen auf den Stationsgebäuden übertüncht sind. Dienstag, 9. Februar 1915. In Refüli wurden wir um 5 Uhr auswaggoniert, erhielten Kaffee oder Tee, der Koch wusste selbst nicht genau, was es war, und brachen nach Sikos-Falwa auf, durch Hohlwege voll Buchen, Schnee und Fuchsspuren. Die Sonne brannte, als wären wir nicht im hohen Norden, nicht mitten im Winter. Ein Auto des Divisionskommandos überholte uns, nachdem wir 5 Kilometer zurückgelegt hatten. Kehrt euch und marsch nach Ungwar. Eine Stunde später waren wir in Peresenni, einem Ort östlich der Kultur, mit Figuren wie von Karl Emil Franzos gezeichnet. Kleine Judenkinder mit gekräuselten Schmachtlocken, Judenfrauen, Perücken über ihrem eigenen, bei der Hochzeit abgeschnittenen Haar, Männer in Kaftanen und Schaftstiefeln, Huzulen und Slowaken in Schafpelzen. Und unter diesen exotischen Volkstypen bewegten sich blonde Germanen des Potsdamer Garde-Artillerieregiments in Uniformen, die unseren Neid weckten. Um 4 Uhr Ankunft in Ungwar. Die Not der Gegend ist unbeschreiblich. Die Bewohner betteln bei den Soldaten um ein Stückchen Brot oder ein paar Teeblätter. Wir sind in der auf einer Anhöhe liegenden Schule untergebracht. Die Mutter des Lehrers zerhackt den Rest der Bänke und der Schultafeln, um einheizen zu können. Die Gattin des Lehrers, der an der Front steht, ist vor einer Woche irrsinnig geworden. In einer Familie des Nachbarhauses sind 2 Kinder an Hungerödem gestorben. Ein drittes liegt in Agonie. Die 4 anderen und die Mutter umgeben schreiend und weinend das Bettchen und danken kaum, als wir ihnen einen halben Laib Kumissbrot und ein Stück Salami geben. Mittwoch, 10. Februar 1915. Schnee und Sonne leuchten auf dem 12 Kilometer langen Weg von Ungwar über Ladomer nach Kiskolon. Der Divisionär hat 2 Aufrufe erlassen. Einen warnenden, der in dem Satz gipfelt, die Kälte ist unser größter Feind, und einen anfeuernden. In 5-monatigem Feldzug, der überreich an Strapazen und Opfern war, haben wir unvergleichliche Heldentaten geleistet und dem hasserfüllten Feind im Süden unseres Reiches solche tiefe Wunden geschlagen, dass er es vergessen wird, uns je wieder leichtfertig zu höhnen und herauszufordern. Anschließend daran wird mitgeteilt, uns falle die Aufgabe zu, die Russen aus Galizien zu vertreiben. Nicht jeder Soldat, heißt der Hauptsatz, wird die Auszeichnung haben, im Süden und Norden fürs Vaterland gekämpft zu haben. Und deshalb soll euch die Berufung des allerhöchsten Kriegsherrn und unsere neue Aufgabe mit besonderem Stolz erfüllen. Am Abend sprach ich mit jüdischen Auswanderern, die das Pferd ihrer Karre fütterten. Was sie erzählten, war fürchterlich. Oft las man von Kosakengräueln, ebenso oft von Schrecknissen der Pogroms, aber man hielt das im Frieden für Übertreibungen aus Sensationsgier, im Kriege für Stimmungsmache. Widerstrebend, in abgebrochenen Sätzen, einer dem anderen aushelfend, berichteten diese armen Leute von ihren Leiden. Das konnte nicht erlogen sein. Sie waren in ihrem galizischen Ort geblieben, als zum ersten Mal die Russen kamen. Es sind doch auch Menschen, haben wir uns gesagt. Doch sie brachen in die jüdischen Wohnungen ein, raubten mit vorgehaltenem Revolver, verprügelten die Männer und alle ihre Fragen gingen nach Frauen und Mädchen. Ja, sogar Halbwüchsige zerrten sie in die Nebenzimmer, sie zu notzüchtigen. Einmal näherten sich die Kosaken dem Haus, die Mädchen verbargen sich. Als jedoch die Russen den Vater zu erschlagen drohten und mit den Bajonettgriffen auf seinen Kopf schlugen, stürzten die Töchter mit Zetergeschrei herbei und erzählten, dass der Vater zwar losgelassen, 2 von ihnen aber vergewaltigt wurden. Die 3. sprang aus dem Fenster und floh auf den halbgefrorenen Sahn, wo sie die ganze Nacht stehen blieb und hörte, wie die Kosaken sie suchten. Ein andermal drohten sie einer Mutter ihrem Säugling den Kopf zu spalten, wenn sie das Versteck ihrer 13-jährigen Tochter nicht verrate. Das 13-jährige Mädchen sitzt weinend im Wagen, es ist an Gonorrhoe erkrankt. Eine Frau hat den Kopf verbunden, sie ist von 2 Säbelhieben verwundet worden, damit sie angebe, wo ihre Töchter seien. Auf die Bitte um Schutz erwiderte der Kommandant, ein russischer Graf, Klammer auf, wie denn überhaupt die meisten Offiziere dieser Kosakenabteilung Aristokraten waren, Klammer zu, man möge eine Deputation von jungen Mädchen schicken, dann werde er sehen, was er tun könne. Bis zum Herannahen der Österreicher hatte sich ein Teil der Juden in dem Kessel einer Fabrik versteckt gehalten und dort gehungert. Nachdem die Österreicher jetzt den Ort wieder räumen mussten, flüchteten die Familien, gänzlich vernichtet und verarmt. Donnerstag, 11. Februar 1915. Längs des zugefrorenen Flüsschens Ternovets bis nach Taksani und dann entlang der Chiroka südwestlich bis Schinna, wo wir nach vierstündigem Marsch um 12:30 anlangten. Der Kanonendonner kommt aus größter Nähe. Die Russen befinden sich im Raume Lubko-Mezula-Bords. Schinna ist zerstört und geplündert. Die Bewohner umlagern die Pfarrküchen, um Abfälle oder gar etwas Suppe zu erbetteln. Auch ist der Ort voll von Maroden, die abgefrorene Gliedmaßen haben. Sie erzählen uns, wie sich hier der Krieg abspielt. Die Schwarmlinien liegen etwa 2000 Meter voneinander entfernt. Es gibt keine eigentlichen Nahkämpfe, aber ärger als die Schusswunden schmerzen die erfrorenen Zehen und Finger. Freitag, 12. Februar 1915. Die Lerchen zwitscherten ganz deplaciert. Die Sonnenstrahlen zermanschten den Schnee zu jener braunen Materie, deren Bekanntschaft wir schon im anderen Winkel Europas gemacht hatten. Und beschwerlich war der Weg, den wir von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends gingen. Keuchend, fluchend, wankend, entlang der kristallklar zwischen vereisten Teilen dahinströmenden Chiroka. Entgegen ihrer Strömung, genau in nördlicher Richtung. In Mehes Falva nahmen wir mittags Menage. Am Nordausgang von Telepotsch, wo wir erschöpft ankamen, Klammer auf, ein echter Freitag, Klammer zu, wurde das Regiment einquartiert. Ich mit einigen Kameraden in der Kammer einer Hütte, in der eine Familie von Mann und Frau mit 6 Kindern wohnen. Die Gatten schlafen oberhalb des Herdes. Über ihnen schaukelt eine am Dachsparren aufgehängte Wiege, von der liegenden Frau mit dem Fuß in Bewegung gesetzt, wenn der Säugling zu brüllen anfängt. Samstag, 13. Februar 1915. Dementsprechend war auch die Nacht vom Freitag auf den 13. Früh 5 Uhr, Tagwache. Ich hatte gestern während des Marsches meinen Tornister auf einen Trainwagen geworfen, mit dessen Kutscher ich befreundet bin. Aber der Train war abends überhaupt nicht zu uns gestoßen und es heißt, dass er jetzt von uns abgetrennt bleibt, da wir ins Gefecht kommen. Ich musste den Tornister haben. Während sich also die Truppe rangierte, eilte ich im Dunkel zurück. Fiel, suchte und wusste vor allem von der Gefahr, als Deserteur behandelt zu werden, wenn man mich erwischte. Immer war er mit der Truppe marschiert, konnte man mir vorwerfen, und gerade wenn es ins Gefecht geht, findet er das Regiment nicht. Ich rannte daher, als ich endlich meinen Tornister hatte, mit der schweren Last doppelt so rasch vorwärts. Meine Eile war unnötig gewesen. Das Regiment ging im Gänsemarsch, jeder kletterte einzeln die unwegsame Höhe des Waldgebirges empor. Die Steigung 1:4, der Boden aufgeweicht, das Maultier der Gebirgsbrigade Walleck sucht im Nebel seinen Weg, den gleichen wie wir. Die Kochkisten und Packsäcke stießen auf dem engen Pfad jeden Moment mit unseren Tornistern zusammen, wobei sich die Tragtiere als die standfesteren erwiesen. Das Hinfallen war schmerzlich, die Last des Tornisters noch schmerzlicher, Wind und Hitze in ihrem ewigen Wechsel am schmerzlichsten. Zwischen 1 und 2 Uhr nachmittags erreichten wir die Kammhöhe Wierich-Ridoschowa. 828 Meter hoch und vor uns lag Galizien. Man sah Berge voller Buchen und Schnee. Wir Halbkrepierten hatten aber durchaus keinen Sinn für landschaftliche Reize. In Balnica sammelte sich das Regiment. Gefechtsinstruktion wurde ausgegeben. Wir unterhielten uns mit den Kanonieren der hier aufgefahrenen Batterie. Gestern haben die Russen einen Teil des 92. Infanterieregimentes umzingelt und zwei Kompanien gefangen. Marode schleppten sich vorbei, nur wenige hatten Schusswunden, die meisten Erfrierungen. Diese unblutigen Blessierten wirkten noch schrecklicher als die blutenden Verwundeten, die uns in Serbien vor jedem Gefecht entgegengekommen waren. Drei Selbstverstümmler wurden zum Divisionsgericht eskortiert. Sie klapperten vor Frost und Schmerz. Der eine hatte den linken Unterarm zerschmettert, der zweite zwei Finger durchschossen, der dritte die linke Schulter. Alle drei bloß mit selbst angelegten primitiven Bandagen, blutüberströmt. Sie können vor dem Feldgericht nichts in Abrede stellen, denn die Schüsse sind auf der linken, Klammer auf, dem eigenen Gewehr erreichbaren, Klammer zu, Körperhälfte. Die Wundränder zeigen Merkmale der Verbrennung von der Stichflamme und Pulverschleim. Typischer Nahschuss. In Serbien war es leichter. Man brauchte nur absichtlich den Arm aus der Deckung zu strecken und hatte schon einen Schuss von drüben. Eine ehrenvolle Verwundung. Klammer auf, wenn man sich hier anschießen will, muss man zuerst ein mit Urin genässtes Taschentuch auf die Stelle legen, die man treffen will. Dann sind die Vergasungs- und Pulverspuren nicht zu sehen, Klammer zu. Gegen 3 Uhr marschierten wir vorwärts. Das unaufgelöste Südbataillon von 28 in unserem Verbande. Wir waren noch nicht in Vola Michova. Rechts und links von uns flogen Granaten und Schrapnelle in die verstreuten Hütten oder platzten hart neben der Straße. Längst entwöhnte Töne. Vola Michova ist das letzte Dorf in unserem Besitz. Im nächsten vor uns sind die Russen. Und auf den Höhen zwischen Vola Michova und Smolnik liegen die österreichische und die russische Schwarmlinie einander gegenüber. Das Regimentskommando, Klammer auf, der Oberst klagt wieder über seine Hämorrhoiden, Klammer zu, wurde im Pfarrhof etabliert, darin auch das 57. Brigadekommando untergebracht ist. Die Truppe bewegt sich in Kolonne weiter, um die Hügel zu besetzen, auf denen die abzulösenden 92er und 74er sind. Kaum eine halbe Stunde marschieren wir, da pfeifen Pscheng, Gewehrkugeln über unseren Köpfen. Pscheng. Im selben Augenblick wird Entwicklung zur Schwarmlinie befohlen und in Plänklerreihe geht es auf den Kamm und an die Schießscharten der Deckungen. Unser russischer Feldzug beginnt. Ende von Abschnitt 23. Gelesen von Klaus Missfeld.